Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Heimspiel. Heute mit Birdie Music. We'll be right back. Spiel. We'll be right back. Classic. Base on point. jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Down. und der ganzen Sputnik-Zone. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Birdie Music. Thank you. We'll be right back. Music. Thank you.